Auf dem Gebiet des Bundesrats ist man im Ergebnis dahin gekommen, dass jetzt die reine Bundesratsfrage weiterverfolgt werden soll. Das heißt, es soll ein Organ der Länder geschaffen werden, in dem die Länder als solche vertreten sind und in dem die Länder als solche ein Mitsprache- und Mitwirkungsrecht bei den Dingen haben sollen, die den Bund angehen. Warum legen Sie nun auf diesen Bundesrat solch großen Wert, Herr Ministerpräsident? Ja, diese Frage, die führt an eine grundsätzliche Einstellung. Wenn man einen bundesstaatlichen Aufbau will, dann muss man die Länder, das heißt die Glieder des Bundes, die Bundesstaaten, auch entscheidend an den Dingen des Bundes mitwirken lassen. Die Länder haben nicht nur ein Interesse daran, beteiligt zu sein an den Dingen, die den Bund angehen, sondern sie haben als Organe und Glieder des Ganzen ein maßgebendes Recht, an allen Anliegen beteiligt zu sein, mitzuwirken, bei den Entscheidungen ein Mitbestimmungsrecht zu haben. Das ist das, was immer übersehen wird. Es wird mir immer entgegengehalten, ja, es gibt eine Reihe von Dingen im Bund, an denen hat doch das Land gar kein Interesse. Ich sage dagegen, es gibt überhaupt nichts, kein Ding im Bund, an dem die Länder nicht ein ganz entscheidendes Interesse haben, weil sie eben Teile, weil sie Glieder des Bundes sind und weil nur durch ein organisches Zusammenspiel zwischen den Ländern und dem Bund und zwischen dem Bund und den Ländern auch ein Ganzes zustande kommt, das gut und reibungslos wirkt und das die Spannungen beseitigt, die bisher immer zwischen den Ländern und zwischen dem Reich bestanden haben, sehr zum Unglück des Ganzen. Wir wollen hoffen, dass die weitere Entwicklung in Bonn die bayerischen Hoffnungen erfüllt.